leben feindlich finstern Mächten. Spinn ich mein zerrissenes Dasein ab. Alle Freuden sind mir längst verklungen. Von des Lebens schwere Last gezwungen. Sink ich bald ins leere, dumpfe Grab. Sink ich bald ins leere, du einen Leichnam lieben? Mich, dem keine Hoffnung mehr geblieben. Als der ewigen Vernichtung floh. Wohl so komm, wir wollen uns vereinen. Unseres Lebens Jammer zu beweinen. Es ist genug, bis der Tod uns sagt, es Freuden, Mädchen, kann ich dir nicht bieten. Nur ein Herz, das von der Welt geschieden. Einzig nur in wollen sterbend uns umfassen. Unzertrennlich freudenlos gelassen. Bis es Alten irrt als Achse bin.